blickt weiter nach links die Häuserzeile entlang. Das Summen wird stärker. Plötzlich taucht der rote Käfer auf, tatsächlich. Er dreht sich kurz um und sieht in sein Zimmer hinein. Das schmale Bett, der kleine Tisch, der offene Koffer. Bücher auf dem Nachttisch. Die Bücher, die er hier lesen will. Montauk, nach vielen Jahren wieder. Dann schaut er wieder auf die Straße hinunter. Das rote Auto hat den Platz erreicht, ist jetzt genau unter ihm. Er wartet auf den Blinker, auf die Bremsung. Aber es rollt weiter, scheppernd über das Kopfsteinpflaster, mit unverminderter Geschwindigkeit. Wie lange ist das jetzt her, denkt er, und blickt dem Auto hinterher. 11 Jahre. 12 Jahre. Ein roter Fleck in der Ferne, verschluckt von einer Kurve.